Und in Ungarn, die einstmals kommunistische Partei zum Träger der Reformen wurde, hat in der DDR die enorme Flüchtlingsbewegung dazu geführt, dass DDR-Bürger und kommunistische Einheitspartei in Bewegung gerieten. Während die Parteiführung jahrelang hoffte, Perestroika sei ein vorübergehendes Phänomen, hörte man diese Woche von Egon Krenz in Moskau neue Töne. Ich habe gesagt, dass wir den revolutionären Prozess der Umgestaltung in der Sowjetunion von ganzem Herzen unterstützen. Ja, mehr noch, ich habe betont, dass vom Schicksal der Umgestaltung in der Sowjetunion das Schicksal des Sozialismus in der Welt abhängt. Und ich würde hinzufügen, davon hängt wesentlich ab auch die Atmosphäre in der Welt. Denn das neue Denken, wie es durch die KPdSU konzipiert und von Michail Sergejewitsch Gorbatschow so großartig vertreten wird, dieses neue Denken hat viel in Bewegung gebracht. So ist das also. Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Dieses Wort hat wieder Gültigkeit. Ich glaube, dass die Hauptfrage, über die wir weiter nachdenken und deren Ergebnisse bei uns angewandt werden können, darin besteht, dass mit der Umgestaltung die Frage nach einem noch attraktiveren Sozialismus, nach einem noch besseren Sozialismus gestellt wird. Und dass das Hauptergebnis unseres Lernens, unseres Lernprozesses im Nachdenken darüber besteht, wie das unter den konkreten Bedingungen der DDR realisiert werden kann. Die Losung lautet nun, jeder für sich auf seinem eigenen Weg. Es ist etwas Wichtiges, dass sich die sozialistischen Länder und die kommunistischen und Arbeiterparteien in diesen Ländern geeinigt haben, dass jedes Land Verantwortung trägt für die Prozesse, die in diesem Land passieren. Und Sie werden sich erinnern, dass Genosse Gorbatschow während seiner Festansprache zum 40. Jahrestag der DDR in Berlin davon sprach, dass alle Entscheidungen, die die DDR betreffen, in Berlin zu fällen sind und nicht in Moskau. Das heißt also, wenn man von Modellen ausgehen würde, würde man möglicherweise diesen Gedanken der nationalen Souveränität, der Verantwortung für das eigene Land einschränken. Und trotzdem sage ich, ist die Gesellschaftsordnung, die wir in unseren Ländern aufbauen, nicht nur eine nationale Angelegenheit, sondern hat internationale Aspekte. Sonst wäre es ja überhaupt nicht notwendig und möglich, die Zusammenarbeit im Warschauer Vertrag und im RGW richtig zu organisieren. Da fragt man sich, wie gut ist denn die derzeitige Zusammenarbeit? Und gilt auch der Umkehrschluss? Dass die Wende in der SED-Spitze noch weit vom Denken an der Parteibasis und noch weiter von den Diskussionen der Demonstranten in den Kirchen und auf den Straßen der DDR entfernt ist, wird deutlich. Derweil reitet die SED vor, weil es so geschrieben steht. Was die Vorhutrolle meiner Partei, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, betrifft, so ist sie in der Verfassung der DDR verankert. Und selbst wenn ich andere Gedanken hätte, aber ich habe keine anderen Gedanken, selbst wenn ich andere Gedanken hätte, wäre ich der Verfassung verpflichtet. Darauf habe ich meinen Eid geleistet. Und deshalb werde ich alles tun, damit auch dieser Artikel der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik verwirklicht wird. In diesem Punkte muss die Partei und erst recht ihre Führer noch umdenken. Doch lernen dürfte eigentlich nicht mehr so schwer sein, denn... Ich denke, es gehört einfach dazu, dass man zur Veränderung bereit ist. Für einen Politiker ist es wichtig, Lernprozesse durchzumachen. Zu lernen, jene Aufgaben zu lösen, die die Zeit von einem fordert. Egon Krenz hat es in Moskau erfahren, die Bewegung in seinem Land hat Interesse geweckt. Auch sein Landsmann, der Korrespondent der Aktuellen Kamera, Stefan Kühnrich, stellt überrascht fest... In diesen Tagen ist eine besondere Zunahme an Aufmerksamkeit in allen Massenmedien zu registrieren. analytische Artikel sind erschienen, eine ganze Reihe über die Veränderungen hier in dem Lande. Es gibt ein großes Interesse, das merke ich auch bei meinen sowjetischen Kollegen, die mich jetzt viel öfter anrufen, als sie das früher getan haben. Auch Eduard Neumeier, gerade aus Moskau zurück, berichtet über die sowjetische Aufmerksamkeit in den Medien für die Entwicklung in den anderen Ländern. In der Informationssendung Sewotneja Mirje des sowjetischen Fernsehens am Dienstag der vergangenen Woche wurde aus der DDR berichtet. Gezeigt wurde ein Film von den Demonstrationen in Leipzig. Es war die erste Demonstration, an der 300.000 Menschen beteiligt waren. Und der Reporter berichtete davon im Stile größter Sachlichkeit, wiewohl anscheinend nicht unberührt. Jedenfalls schwang so etwas wie Stolz in der Stimme, als er sagte, dass außer in Leipzig auch in Halle, Schwerin und in anderen Städten demonstriert wurde. Und der Fernsehzuschauer erfuhr auch, wofür die Menschen demonstrierten. Für freie Wahlen, für mehr Demokratie, für die Zulassung des neuen Forums. Auch dass in den letzten Wochen viele tausend Menschen die DDR verlassen hätten, teilte er mit. Der Bericht war eine Art Durchbruch aus einer Phase der Unentschlossenheit, wie das Thema zu behandeln sei. Möglicherweise hing diese Unentschlossenheit mit mehreren Faktoren zusammen. Damit, dass die ersten Schritte der neuen Ostberliner Führung um Egon Krenz noch nicht so richtig die Richtung verrieten. Möglicherweise waltete auch Vorsicht, der Bewegung des Aufbruchs mehr Aufmerksamkeit, gar Sympathie zu zeigen, bevor der neue Mann der SED in Moskau war. So erklärt es sich, dass sich in den sowjetischen spärlichen Berichten über die Ereignisse in der DDR alte propagandistische Formeln fanden, mit denen der Bundesrepublik die Schuld am Exodus der DDR-Menschen gegeben wurde. Doch der Durchbruch geht über die bloße Darstellung der Ereignisse in der DDR hinaus. Man atmet in Moskau auf. Auch aus dem Grund, dass die Moskauer Analysen nun endlich auch ihre Bestätigung in der DDR erfahren. Zwar ist das russische Gefühl der Selbstsicherheit von Zweifeln frei gewesen, aber aus mancherlei Gründen ist der Sowjetunion eine Bestätigung von Reformnotwendigkeiten durch die DDR wichtiger als die von Polen und Ungarn. Ungarn, das ist politisch zu unbedeutsam, um eigene Reformen zu rechtfertigen. Polen ist sowieso ein Sonderfall, der weniger mit ökonomischen als mit historischen Ursachen zu erklären ist. Die DDR nun langsam ins Lager der Reformstaaten einlaufen zu sehen, gibt den Reformern der Sowjetunion auch Zuversicht. Eine DDR, die sich hätte abkapseln können, die gleichsam den Beweis hätte erbringen können, dass die stalinistischen Strukturen durchaus geeignet seien, einen wie immer verstandenen Sozialismus aufzubauen, das war politisch problematisch. Und in einer weiteren Hinsicht hat es Bedeutung, dass die Sowjetbürger via die Medien an die Normalität einer auseinanderdriftenden Staatenwelt des Sozialismus gewöhnt werden. Die politischen Diskussionen über die Zukunft des Sozialismus sind in vollem Gange. Und offensichtlich sind die Zeiten vorbei, dass die ideologische Homogenität des sozialistischen Lagers als Ziel an sich propagiert wird. Mit der Politik der Glasnost, was nicht zu verwechseln ist mit Presse- und Informationsfreiheit, sondern was im eigentlichen Sinne nur eine von der Obrigkeit dosierte Transparenz beliebiger Vorgänge ist, wird bereits politisches Denken verändert. Dafür lieferte an jenem eingangs zitierten Dienstag das sowjetische Fernsehen noch eine Reihe dramatischer Beispiele. Im Zusammenhang mit dem Treffen der Außenminister des Warschauer Paktes stattete der sowjetische Außenminister Schewardnadze auch dem Gastgeberland Polen einen Besuch ab. Das sowjetische Fernsehen zeigte ausführlich ein, auch dem Augenschein nach, herzlich verlaufendes Treffen mit dem polnischen Außenminister Krzysztof Skubiszewski. Und ganz unbefangen erfuhr der sowjetische Zuschauer, dass Skubiszewski eine nicht-kommunistische Regierung vertritt. Aber auch, dass diese neue Regierung an guten und engen Beziehungen zur Sowjetunion interessiert ist. Die Botschaft dieses Treffens verstehen auch politisch nicht so informierte und aufgeklärte Bürger. Sie lautet, was sich jenseits der Grenzen auch ändert, es schadet uns nichts. Dafür bot die nämliche Sendung noch gleich ein drittes und das vielleicht dramatischste Beispiel. Am Tag vor der Leipziger Massendemonstration und am Tag vor Schewardnadzes Warschau-Besuch bei Skubiszewski hat ein sowjetisches Team in Budapest die Ausrufung der Republik Ungarn gefilmt. Und nun diese Proklamation mit anrührenden Aufnahmen ins Programm gebracht. Menschen, die vor Ergriffenheit weinen, ungarische Flaggen, in denen an der Stelle des roten Sterns ein Loch ist, die vor Stolz und Glück strahlenden Gesichter der ungarischen Reformpolitiker. Doch das wahrhaftig Sensationelle war die Einblendung eines Filmes über die Niederschlagung des ungarischen Aufstandes vor 33 Jahren durch die Rote Armee. Sowjetische Panzer und Soldaten sah man im Einsatz gegen das ungarische Volk. und ein paar weitere Medieneindrücke dieser Tage im sowjetischen Fernsehen. Es wurde der Theoretiker der polnischen Solidarność, Adam Michnik, in unglaublicher Ausführlichkeit mit einem Auftritt in der sowjetischen Öffentlichkeit gesendet. Es handelt sich um einen Auftritt im Rahmen eines Kolloquiums und ein sehr neugieriges sowjetisches Publikum bedrängte ihn mit Fragen. Michnik, der stark stottert, hat in gutem Russisch und sehr witzig geantwortet. Und er hat wohl besonders viel Sympathie mit der Antwort auf eine Frage geerntet, die lautete, ob die Solidarność eine Gewerkschaft nach westlichem Muster sei. Er antwortete da ganz unbefangen, dass es eine politische Bewegung, eine Massenbewegung sei und insofern westlichen Gewerkschaften nicht vergleichbar. Aber in ihr seien viele und sich auch widersprechende politische Meinungen zu finden. Und die trage man so aus wie der oberste Sowjet. Das war eine kluge Antwort. Denn tatsächlich erleben die Menschen der Sowjetunion den neuen obersten Sowjet als ein unglaublich freimütig und unglaublich lebhaft und kontrovers diskutierendes Forum. Auch da kann man ständig neue Beobachtungen machen. So hat es den westlichen Reporter besonders angerührt, als er am ersten Abend seines Besuches den Fernseher einschaltete und das erste Bild Andrei Sacharow zeigte, den Mann, über den er 9 Jahre zuvor die erste große Reportage geschrieben hatte. Man hatte Sacharow an einem Januarmorgen des Jahres 1980 auf der Straße in einen Wagen gezerrt und nach Gorki verfrachtet, wo er 6 Jahre in Verbannung lebte. Und nun wieder und wieder im sowjetischen Fernsehen macht er seinem Namen als unerschrockener Kämpfer für Freiheit und Demokratie und Menschenrechte alle Ehre. An diesem Beispiel wird die Wirkung sichtbar und verständlich, die die Fernsehberichte auf das sowjetische Bewusstsein ausüben. Auch die Sendungen aus dem Warschauer Paktgebiet und die aus dem westlichen oder neutralen Ausland. So ist auch die Reise von Michail Gorbatschow nach Helsinki ausführlich reportiert worden. Und wer neugierig genug war, konnte ein Pressegespräch Gorbatschows mit finnischen Journalisten in seiner ganzen Länge verfolgen. Weniger die Geschicklichkeit des ersten Mannes der Sowjetunion als seine politischen Aussagen zur finnischen Neutralität und zu einer möglichen Mitgliedschaft Finnlands in der Europäischen Gemeinschaft haben sich als ein weiteres Mosaik zum Gesamteindruck gesellt, dass Moskau, das eigene Land, das eigene Volk, auf eine völlige Neugestaltung der europäischen Landkarte vorbereitet. Das Bild auch der übrigen Welt wird zu diesem Zwecke umgemalt. Beispielsweise war an einem Abend eine Sendung zu sehen, in der eine Gruppe von 2 Dutzend Moskauer Jugendlichen einen Videofilm ihres Aufenthaltes in Amerika vorstellte, noch einmal selber betrachtete und die Eindrücke kommentierte. Was da an Abbau des Feindbildes Amerika, an vielleicht auch wieder überzeichneter Ausmalung der Freiheit in Amerika, an neuem Bild über das Leben des Durchschnittsamerikaners vorgestellt wurde, das ist geeignet, jahrelange Verzerrungen auszulöschen. Überhaupt erscheinen die USA als das Land, als die Macht, die die Fantasie und die Zuneigung der Sowjets, vor allem der Russen, am meisten herausfordert. In Moskau vorübergehend arbeitende Filmschauspieler, Regisseure werden ausführlich einvernommen und in einer Weise zur Sowjetunion befragt, die suggeriert, liebt uns, habt keine Angst, wir lieben euch auch und wir haben keine Angst. Es ist dieses gewandelte Verstehen und Verständnis der Welt rund um die Sowjetunion, die sich in den Diskussionen über auch außenpolitische Umgestaltungen wiederfinden. So waren Millionen Fernsehzuschauer in der Sowjetunion Zeuge, als Schewardnadse, bevor er nach Polen flog, im obersten Sowjet 2 Äußerungen tat, die man sich zu merken hat. Die eine war, dass er sagte, man habe Grund, sich dafür zu schämen, dass die Sowjetunion bis vor nicht allzu langer Zeit von den Menschenrechten als den sogenannten Menschenrechten gesprochen habe. Und die 2. Äußerung tat Schewardnadse zu Afghanistan. Sie ging in ihrer Qualität weit über die bisherige Haltung hinaus. Die bisherige Haltung war, die Intervention in Afghanistan einen Fehler zu nennen. Nun aber, sagte Schewardnadse, die Intervention war schlimmer als ein Fehler. Sie war ein Verbrechen, ein Verstoß gegen die Prinzipien des Völker- und Menschenrechts. Und eben dieses Umdenken ist es auch, das mit der neuen journalistischen Transparenz befördert wird. Es macht auch glaubhaft, dass die Sowjetunion die gewaltige Distanz von Brezhnev zu Sinatra durchmessen hat. Die Brezhnev-Doktrin, die nie eine auf Brezhnev zurückgehende Handlungsmaxime war, sondern auch von Chruschtschow in Ungarn 1953 nach Stalin in der Ostzone praktizierte Doktrin der Unterwerfung war, die Doktrin jedenfalls der Intervention scheint außer Kraft zu sein. Der ungarische Ministerpräsident Nemeth bestätigte dieser Tage, dass Gorbatschow dies ausdrücklich erklärt habe. Und es gilt das Recht der freien Wahl oder wie es Sinatra in einem Lied singt, I do it my way, Ich mache es auf meine Art. Es wäre wohl nicht bekömmlich, das um sich greifende neue Prinzip der Nichteinmischung schon als etwas Unumstößliches anzusehen. Es trauen dieser friedlichen Pose bis jetzt noch nicht alle Reformkräfte in den bisher kommunistischen Staaten des Warschauer Paktes. Aber das Denken wird zunehmend mehr von der neuen Doktrin des Rechts auf den eigenen Weg der Völker bestimmt. Und die sowjetischen Medien, vor allem das Fernsehen, krempeln das Denken kräftig mit um. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Freitagabend, das heißt für die meisten, das Wochenende ist angebrochen. Und das gilt erfahrungsgemäß auch für die Politik, ganz anders heute. Nichts deutete noch am späten Nachmittag darauf hin, dass die drangvolle Enge in der Bonner Botschaft in Prag womöglich bald beendet sein könnte, dass die ausreisewilligen DDR-Bürger dort womöglich bald in die Bundesrepublik fahren können. Und dann gab es die Ankündigung aus der DDR, dass der neue Mann an der Spitze überraschend eine Ansprache im Fernsehen halten wollte. Und wiederum kurz darauf kam die Meldung, die DDR-Bürger in Prag, sie dürfen reisen. Direkt auf die aktuelle Ausreisewelle gemünzt, sagte Krenz kurz nach 21 Uhr, ich appelliere erneut an jene Bürger, die sich mit dem Gedanken der Ausreise aus der DDR tragen. Vertrauen Sie unserer Politik der Erneuerung. Ihr Platz, liebe Mitbürger, ist hier. Wir brauchen Sie. Sollten Sie sich dennoch anders entscheiden, wenden Sie sich vertrauensvoll an die zuständigen Behörden der DDR. Es ist der kürzere und der bessere Weg. Zur Fernsehrede von Egon Krenz und zur Ausreiseerlaubnis für die Prager Botschaftsflüchtlinge gleich mehr. Hier noch die weiteren Themen. Helmut Kohls Polenreise-Konflikt um Annaberg ist beigelegt. Personalkarussell in der DDR. SED-Papier zur inneren Lage der DDR. Deutsch-französische Konsultationen beendet. Deutschlandtag der Jungen Union. Im Streitgespräch soll die Palästinenserorganisation PLO von Bonn anerkannt werden? Steht es also fest, die Ausreisewilligen aus der DDR, die sich in die bundesdeutsche Botschaft nach Prag begeben haben, sie dürfen ausreisen. Die DDR hat dem zugestimmt. Bis zu 5000 Menschen sollen es sein, die bis in die frühen Abendstunden hinein dort eingetroffen sind. Das Fassungsvermögen der Bonner Botschaft war erschöpft. Dazu kam noch, trotz dringender Hilfsappelle der Bundesregierung und des Deutschen Roten Kreuzes, zeigte sich das tschechoslowakische Rote Kreuz und das heißt wohl die tschechoslowakische Regierung wenig hilfsbereit, die dramatische Situation zu entspannen. Kurz vor der Rede von Egon Krenz gegen 20 Uhr änderte sich die Situation dann aber ganz entscheidend. Die Prager Botschaftsflüchtlinge, so meldeten die Agenturen, sie dürfen ausreisen, und zwar vermutlich auf dem direkten Weg in die Bundesrepublik. Wir schlagen die Einrichtung eines Verfassungsgerichtshofes vor, der über die Einhaltung der Verfassung wacht. Eine Verwaltungsreform ist unumgänglich. Ein Vereinigungsgesetz ist auszuarbeiten. Wir halten die Kritiken an übertriebener Repräsentation und Inanspruchnahme von Sonderrechten für gerechtfertigt. Solche Praktiken, die weder unserer sozialistischen Moral noch dem Leistungsprinzip entsprechen, müssen verschwinden. Wir wollen die Souveränität des Volkes, sagte Egon Krenz, und eine Reform auch des politischen Systems schließe Bürgerfreiheit und Beteiligung ein. Wir sind für einen zivilen Wehrersatzdienst. Wir nehmen die Unzufriedenheit der Bürger mit zahlreichen Mängeln in der Versorgung, mit der ungenügenden Kontinuität der Produktion und ausufernder bürokratischer Gängelei sehr, sehr ernst. Das Zentralkomitee wird sich mit Sofortmaßnahmen für Verbesserungen im Alltag beschäftigen. Die Lage erfordert zugleich eine grundsätzliche Änderung der Wirtschaftspolitik, verbunden mit einer umfassenden Wirtschaftsreform. Reformen lassen sich mit dem alten Kader nicht machen. Egon Krenz beendete die Spekulation. Es wird weitere Rücktritte geben, nämlich diese Absicht haben die Genossen Hermann Axen, Kurt Hager, Erich Mielke, Erich Mückenberger und Alfred Neumann bekundet. Von einer der mit uns befreundeten politischen Parteien im demokratischen Block, von der liberaldemokratischen Partei sind Vorschläge veröffentlicht worden, die die Einberufung einer Tagung der Volkskammer, die Neuwahl des Präsidenten der Volkskammer und den Rücktritt der Regierung betreffen. Über diese Fragen hat natürlich die oberste Volksvertretung zu befinden. Mit dieser Erklärung von Egon Krenz scheint aber ein Rücktritt der Regierung möglich, ja wahrscheinlich, und auch, dass der Vorsitzende der Liberalen Demokratischen Partei, Manfred Gerlach, zum Nachfolger des Volkskammerpräsidenten Horst Sindermann vorgeschlagen wird. Dass Stasi-Chef Erich Mielke auch geht, ist ein Angebot an die Bürger der DDR, die er nochmals aufforderte, das Land nicht zu verlassen, und wenn doch, dann über einen Ausreiseantrag. Gerd Rüdiger fasste die Rede von Egon Krenz vom heutigen Abend zusammen. In Bonn konnte heute ein Konflikt beendet werden, der seit Anfang der Woche die Reise von Kanzler Kohl nach Polen zu überschatten drohte. Kohls geplanter Abstecher auf den niederschlesischen Annaberg, er geriet in Polen, aber auch hierzulande zunehmend in die Kritik. In der Sowjetunion heißt das auf die eigenen Verhältnisse gemünzt Stagnation. Nach vielen Jahren trügerischer Ruhe also, kommt nachhaltig Bewegung in die politische Landschaft der DDR. Egon Krenz hat dies heute Abend ja deutlich gemacht. Das Personalkarussell beginnt sich immer schneller zu drehen. Neue Männer und neue Frauen sollen ran. Noch einmal Gerd Rüdiger mit einer kurzen Bilanz, wer heute in der DDR seinen Hut nahm. Heute war der Leipziger Oberbürgermeister Bernd Seidel dran. Er beugte sich den Leipziger Bürgern, die kein Vertrauen zu ihm hatten und dies auf und mit ihren Demonstrationen immer wieder klar machten. Nach Gewerkschaftschef Harry Tisch und dem Vorsitzenden der Industriegewerkschaft Metall, Gerhard Neuenstiel, musste heute ein weiterer DDR-Gewerkschaftsführer gehen. Der Vorsitzende der Gewerkschaft Kunst, Herbert Bischoff, ist zurückgetreten. Und die neue Frau an der Spitze des DDR-Gewerkschaftsbundes, FDGB, Annelies Kimmel, will nicht wie ihr Amtsvorgänger Harry Tisch Ämter häufen. Sie setzte ein Zeichen, wenn sie heute erklärte, nicht Mitglied im SED-Zentralkomitee oder im Politbüro werden zu wollen. Sie will die Interessen der Arbeiter vertreten, nicht mehr so zahm, wie sie sagt, und wohl nicht mehr so angepasst und untergeordnet, wie sie meint. Mehr noch, manche Ziele des neuen Forums könne man durchaus mitvertreten, sagte sie auf eine entsprechende Frage. Die, die im Amt bleiben, begeben sich auf Reformkurs. Die Vordenker der SED-Führungsspitze, sie sitzen unter anderem im Institut für Marxismus, Leninismus an der Ostberliner Humboldt-Universität. Aus diesen Kreisen stammt ein Papier, das als Diskussionsmaterial bezeichnet wird und die Lage im Land kritisch analysiert. Interessant dabei das Datum, an dem das Papier in Umlauf gesetzt wurde. Das war der 8. Oktober, also noch zu Amtszeiten Erich Honeckers. Einzelheiten von Karl-Heinz Baum. Eine radikale Neuorientierung der DDR verlangt ein von der Abteilung marxistisch-leninistische Philosophie der Ostberliner Humboldt-Universität erarbeitetes neues Sozialismuskonzept. Auf der Grundlage individueller Freiheit müsse in der DDR Demokratie, Solidarität und Ökologie so verwirklicht werden, dass sie dem Westen und damit der Bundesrepublik überlegen seien. Das Papier, das als Diskussionsmaterial bezeichnet ist, wurde bereits im September erarbeitet, als in Ungarn die Westgrenzen für DDR-Bürger aufgingen. Es wurde Anfang Oktober der SED-Führung vorgelegt und dient offenkundig dem neuen SED-Generalsekretär Egon Krenz als Unterlage für seine Politik. Nur wenn souverän praktizierte Offenheit und damit Souveränität des Bürgers gegenüber seinem Staat erfolgreich betrieben werde, habe die DDR auf Dauer eine Existenzberechtigung. Nur eine neue und durch die Massen selbst erkämpfte Identität, also ein völlig neues DDR-Gefühl, könne ausschließen, dass die DDR durch die Bundesrepublik vereinnahmt werde, es also zu einer Art Vereinigung beider Staaten durch internationale Verträge komme. Von einer unmittelbar bevorstehenden Krise ist die Rede, von fortschreitendem Vertrauensverlust für die SED. Die DDR wird darin als Land beschrieben, in dem die Ohnmacht der Menschen gegenüber gesellschaftlichen Strukturen ständig zunehme, in dem es den Menschen an eigener Verantwortung mangele, in dem die Menschen Bevormundung erfahren und Schönfärberei. Und das alles treibe sie in lethargische Passivität, in private Aktivität, zu verzweifeltem Aktionismus oder außer Landes. Hauptproblem für die SED, so sagen es die Philosophen, sei, wie die SED die Legitimität für die Führung gewinnen könne. Abhilfe sei nur zu schaffen mit einer großen Aussprache, mit rechtlichen Regelungen für eine beherrschbare Öffnung, mit Garantien für wesentliche Verfassungsgrundsätze. Formen umfassender Demokratisierung werden gefordert, wie öffentliche Diskussionen, Öffentlichkeit parlamentarischen Lebens, gar Volksabstimmungen. Die Rolle der Massenmedien und die von Wissenschaft und Kunst sei neu zu bestimmen. Alles Punkte, an deren Arbeit sich die neue Führung unter Krenz offenkundig herangemacht hat. Kurzfristig wird eine neue Reiseregelung vorgeschlagen. Auch ein neues Wahlsystem mit mehreren Kandidaten muss her, aber mit einer Einheitsliste. gefordert wird, Gehälter führender Funktionäre offenzulegen, um damit zu bekunden, dass sie keine Privilegien besitzen, also keine Sonderversorgung haben mit Waren oder Ferienplätzen. Schließlich geht es noch um den Abbau von Subventionen und eine Umweltsteuer wird verlangt. Vom Herrschaftsanspruch der SED will man freilich nicht lassen, sondern ihn wiedergewinnen. Deshalb erteilt das Papier eine klare Absage an Wahlen zum jetzigen Zeitpunkt. Unter Hinweis auf die Erfahrungen in Polen und Ungarn heißt es, Wahlen in einer Vertrauenskrise zwischen Parteiführung und Volk beschwören unmittelbare Gefahren für die sozialistische Orientierung der Politik herauf. Deshalb will man auch die Bildung von oppositionellen Organisationen mit unmittelbarem Anspruch auf Machtbeteiligung verhindern. Wie gesagt, das sind alles Vorschläge. Oppositionelle Gruppen sollen nach der Vorstellung der Philosophen eine Art Debattierclub sein. Sie sollen nur begrenzten legalen Raum erhalten. Repressiv aber soll nicht gegen sie vorgegangen werden, denn das könnte den ganzen Veränderungsprozess diskreditieren. Nach Angaben von Krenz hatte das Politbüro auf einer kurz zuvor beendeten Sitzung ein entsprechendes Aktionsprogramm beschlossen. Dessen Entwurf soll am Mittwoch dem Zentralkomitee in Ost-Berlin vorgelegt werden. Auf Demonstrationen und Versammlungen in mehreren Städten der DDR ist am Abend die Forderung nach einer Veränderung des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens des Landes erhoben worden. Wie die amtliche Nachrichtenagentur ADN meldete, schlossen sich in Karl-Marx-Stadt 20.000 Menschen einer Demonstration im Zentrum der Stadt an. Vor dem Rathaus hätten Oberbürgermeister Lange und Rainer Hufenbach von der Gesprächsgruppe der 25 über die Ergebnisse des dritten Treffens berichtet, das zwischen beiden Seiten stattgefunden hatte. Zustimmung habe dabei gefunden, dass der Bürgerinitiative für ihre Arbeit vom Rat der Stadt Räume zur Verfügung gestellt würden, hieß es bei ADN. Ein Dialog zwischen mehreren 10.000 Bürgern und der Oberbürgermeisterin von Dessau, Retzke, führte nach dem Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur zu einer teilweise hitzigen Debatte. In Erfurt nahmen ADN zufolge rund 50.000 Menschen an einer öffentlichen Diskussion auf dem Domplatz teil. In Frankfurt an der Oder haben Vertreter des Neuen Forum in einem Treffen mit der SED-Bezirksleitung einen kleinen Grenzverkehr nach Polen und West-Berlin vorgeschlagen. Die direkte Ausreise von mehr als 4.500 DDR-Flüchtlingen aus der Botschaft der Bundesrepublik in Prag in den Westen hat noch am Abend begonnen. Ein Sprecher des Bundesgrenzschutzes in München erklärte, gegen 22.30 Uhr hätten sich die ersten Flüchtlinge mit Privatwagen von der tschechoslowakischen Hauptstadt aus auf den Weg zur bayerischen Grenze gemacht, nachdem die DDR-Behörden ihnen kurz zuvor die Ausreise erlaubt hätten. Sie würden schon heute früh an den Straßenübergängen zwischen Bayern und der GSSR erwartet. Frühestens um 7 Uhr früh sollen dann in Prag eine Reihe von Sonderzügen mit Flüchtlingen in Richtung Westen abfahren. Filmen direkt an der Grenze verboten. Die Übergangsstelle Pomesi bei Eger. Rund um die Uhr werden in jeder Stunde etwa 50 Pkw abgefertigt. Die meisten Menschen hatten begriffen, dass eine Ausreise über die Prager Bundesdeutsche Botschaft nicht mehr erforderlich ist. Der Stau der Fahrzeuge vom frühen Sonntagmorgen hatte sich dank der zügigen Abfertigung durch die GSSR-Kontrollen bis zum Nachmittag aufgelöst. Der Weg über Pomesi ist die kürzeste Transitstrecke durch die GSSR. Bei fliegenden Händlern wird das letzte nicht konvertierbare Geld in Wegzehrung eingetauscht. Die endgültige Reise ist für die meisten ein spontaner Entschluss, trotz aller Reformen. Wir sind direkt aus Leipzig. Wir sind jede Woche auf der Straße gewesen. Aber wir haben zu dieser Regierung kein Vertrauen. Keine Perspektive bei uns, gar nichts mehr. Versprechungen nicht, nur alles leere Versprechungen. Ja. Ganz Altkader ein bisschen abgelöst werden. Viele ließen sich von Freunden oder Verwandten bis kurz vor die Grenze fahren, um den Rest des Weges zu Fuß zu machen. Einige glaubten sogar Gelegenheit für einen deutsch-deutschen Besuch zu haben. Ich bin da nicht der Einzige, es sind alle, die hier rumstehen. Und wir wollten nur mehr Kaffee dass trinken. Dass wir reinfahren, beziehungsweise mit einem kurzen Bezugsabstand bei Verwandten und wieder raus. Wir haben nicht die Absicht, in der Bundesrepublik zu bleiben. Und für mich wäre das also leichtes gewesen, jetzt mit rüber zu gehen. In unserem Alter, ich bin vom Beruf Ingenieur, ich würde dort drüben also auch eine Anstellung kriegen in der Elektronik. Das ist kein Problem. Aber da wir 40 Jahre verarscht worden sind bei uns, will ich den Untergang dieser Kommunisten bei uns erleben. Und dann gehe ich auf Reisen. Auf der bayerischen Seite, hier am Grenzübergang Schirnding, wurden in der Stunde etwa 100 bis 150 DDR-Flüchtlinge abgefertigt. Der Bundesgrenzschutz war bemüht, die Einreiseformalitäten zu verkürzen, damit die Übersiedler schneller in die Aufnahmelager außerhalb Bayerns gebracht werden können. In Marktredwitz, dem ersten größeren Ort nach dem Grenzort Schirnding, kamen bis zum Morgen 6 Sonderzüge aus Prag an, mit knapp 6.500 Flüchtlingen. Ein 7. Sonderzug brachte am Mittag etwa 1.000 und in einem 8. sollen weitere 700 sein. Ein 9. Sonderzug aus Prag soll noch am Abend auf den Weg gebracht werden. Eine Bundesgrenzschutzkaserne in Fulda. Sie ist eine von 4 in Osthessen, in denen jetzt DDR-Flüchtlinge leben. Oberbürgermeister Hamburger begrüßte am Mittag 254 von ihnen. Dann gab es das Begrüßungsgeld. Mit dem Zug waren in der letzten Nacht 885 Übersiedler über die Tschechoslowakei nach Fulda gekommen und in den Grenzschutzkasernen Alsfeld, Hünfeld und Bad Hersfeld untergebracht worden. Solange wie die SED ihre Machtposition nicht teilen tut und nicht aufgeben tut, habe ich die Befürchtung, dass ich nichts groß ändern wird. Herr Kranz, der wird das nicht in den Griff kriegen. Und die Leute, die er nachholt, das sind alle die gleichen. Und die haben ja den Mist erstmal gemacht. Das ist von denen eine Panik. Und die Leute zu halten, weiter nichts. Die behalten ihre Macht immer. Die uns 40 Jahre belogen haben. Das bleibt so. Bitte? Die uns 40 Jahre belogen haben und das ändern wollen. Das ist wieder nur eine Lüge. Also wir glauben da nicht dran, dass sich überhaupt was ändern wird. Der Entwurf für ein neues DDR-Reisegesetz soll morgen veröffentlicht werden. Das kündigte der Ostberliner Oberbürgermeister Krack heute im Roten Rathaus bei einem der Sonntagsgespräche an. Mit der neuen Verordnung werde eine Reihe von Dingen, die nicht mehr gerecht seien, ausgemerzt. Ohne nähere Angaben fügte er hinzu, im Gesetzentwurf seien auch Regelungen für die Rückkehr von geflüchteten DDR-Bürgern enthalten. Das Gesetz soll noch in diesem Jahr verabschiedet werden. Auch heute haben in Ost-Berlin wieder mehrere tausend DDR-Bürger an den Sonntagsgesprächen mit führenden Vertretern der SED teilgenommen. Sie diskutierten unter dem Motto offene Türen, offene Worte über Reformen in der DDR. Wo gestern Hunderttausende demonstrierten, strömten auch heute wieder die Menschen. Die Sonntagsgespräche fanden diesmal an verschiedenen Orten statt. Das Thema in der Kongresshalle, der Führungsanspruch der SED. Man war praktisch unter sich. Fast nur Parteimitglieder waren hier erschienen. Funktionäre wie ZK-Mitglied Müller hatten einen schweren Stand, als sie Rede und Antwort stehen mussten. Also, jetzt will ich mal ganz ehrlich sagen. Wenn wir... Viele der über 2 Millionen SED-Mitglieder haben kein Vertrauen mehr in ihre Führung. Hier machten sie ihrem Ärger Luft. Was habt ihr aus unserem Land gemacht? Schämt ihr euch nicht? Wir haben furchtbare Fehler gemacht. Dafür zahlen wir alle gemeinsam, auch die, die sie nicht mitgemacht haben, außerordentlich teuer. Wir haben eine Situation, in der wir gemeinsam fürchten müssen um die Existenz dieses Landes, so empfinde ich das. Herr Goldmann, ich habe einen großen Zorn darüber im Herzen und ich habe wirklich nur auf viele Ältere noch gehört, die länger als ich schon in der Partei waren, gesagt haben, die Partei muss sich ändern. Und sie muss sich von unten ändern. Und dann brauchen wir jeden, der kritisch die Stimme erhebt. Es ist mir schwer gefallen. Man forderte eine Reform der Parteistatuten, Abschaffung der Privilegien für Funktionäre und eine Demokratisierung der Partei. Andere gingen noch weiter. Und wenn die Partei, die SED, einmal eine historische Tat tun möchte, dann kann sie hingehen auf das nächste ZK-Plenum. Und kann dort beschließen, dass sie still und ordnungsgemäß zur Seite tritt und das leckere Schiff verlässt und die Rettungsarbeit nicht behindert. Damals in Leipzig wurde gerufen, und das ist der Ruf dieses Jahrhunderts, wir sind das Volk. Etwas Größeres gibt es nicht. Offene Türen, offene Worte. Die Sonntagsgespräche, nicht nur in Ost-Berlin, überall im Lande, werden weitergehen. Der Personalwechsel in der SED geht weiter. Heute erklärte der Leipziger Bezirkschef Schumann seinen Rücktritt, wie es hieß, aus gesundheitlichen Gründen. Nach 19 Jahren im Amt beklagte er laut Nachrichtenagentur ADN die traurige Erfahrung, dass Probleme, auf die die Bezirksleitung immer wieder hingewiesen habe, in Ost-Berlin nicht beachtet worden seien. Mit Schumann verliert der 4. SED-Bezirkschef seinen Posten. Zu seinem Nachfolger wurde der 51-jährige Roland Wötzel gewählt. Als bedrückend hat es die evangelische Kirche in der Bundesrepublik bezeichnet, dass immer mehr Menschen die DDR verlassen. Auf der Synode in Bad Krozingen bei Freiburg sagte der Ratsvorsitzende Kruse, der Verlust sei überall in der DDR zu spüren. Jetzt komme es darauf an, den Neuankömmlingen in der Bundesrepublik eine neue Heimat zu geben. Dazu könnten auch die Kirchengemeinden viel beitragen. Danach sollen alle DDR-Bürger künftig ohne jede Einschränkung für maximal 30 Tage im Jahr in den Westen reisen können. In dringenden Fällen soll die Frist auch verlängert werden können. Nach den Worten des Ministers sollen künftig alle Bürger dahin reisen können, wohin sie wünschen. Führende Vertreter der Bundestags... Unverändert steht die Bevölkerung der politischen Wende in der DDR skeptisch gegenüber. Die Großdemonstration und die zahlreichen Diskussionsveranstaltungen vom Wochenende haben das erneut bestätigt. Zugleich aber wurde deutlich, dass die herrschende SED immer mehr auf die Anklagebank gerät. Immer schärfer werden die Vorwürfe über Verfehlungen und Machtmissbrauch. Es sind bittere persönliche Erlebnisse zu hören, der Zorn bei den Menschen wächst. Und immer nachdrücklicher fordern sie die Aufgabe des politischen Führungsanspruchs der Einheitspartei, sogar den grundlegenden politischen Wechsel. Auch die neue Ausreisewelle verstärkt den Unmut gegenüber der Führung. Rund 800 Interessenten hielten im Ostberliner Rathaus wiederum über Stunden aus, um ihrem Ärger Luft zu machen. Streckenweise nahm die Veranstaltung bereits den Charakter eines politischen Tribunals an. Und immer öfter ging es in der Diskussion um die beanspruchte führende Rolle der SED. Dieses Selbstverständnis der SED zum Führungsanspruch finde ich nach Jahren verfehlter Politik, erstarrter Strukturen, einer sich rapide verschlechterten Wirtschaftslage, Ausreisen von Zehntausenden von jungen Menschen und nicht zuletzt eines massiven Vertrauensverlustes beim Bürger. In gewisser Weise undemokratisch und anmaßend. Wiederholt meldeten sich auch Gewerkschafter zu Wort. Die ersten aufgedeckten Korruptionsfälle haben für neuen Zündstoff gesorgt und mehrfach hieß es, dies sei nur die Spitze eines Eisbergs. Die Erwartungen zu einer Generalabrechnung steigen. Und jetzt meine Forderung an Sie, Herr Staatsanwalt. Eine unabhängige Untersuchungskommission zu bilden gegen Amtsmissbrauch, Wirtschaftsvergehen, und Amtsüberschreitung von Partei- und Staatsführern in unserem Lande und den Führern gesellschaftlicher Organisationen. So die Wortmeldung eines Gewerkschaftsvertrauensmannes aus Ost-Berlin. Es war dann ein SED-Mitglied, welches das Generalthema ansprach. Wenn wir was verändern wollen, dann müssen wir erst einmal als SED zurücktreten und einer anderen Blockpartei die Spitze übergeben. Eins möchte ich noch dazu sagen, wenn ich sagen würde, morgen übernimmt die LPD oder von mir aus die NPD die Macht, oder die Regierung, wenn man nicht sagen, Macht, traue ich mir zu behaupten, dass 80%, die heute sich noch mit den Gedanken tragen, in die BRD zu reisen, hier bleiben würden. Danke. Die Mehrheit der Bevölkerung, so ist zu vermuten, denkt ähnlich. Und auch die ersten Erfahrungen mit dem neuen politischen Stil haben zur Entspannung kaum beigetragen. Einem wurde als Folge einer ungerechtfertigten Festnahme auch noch der Lohn gekürzt. Ein anderer bekam patzige Reaktionen von den Behörden. Ein dritter wartet noch immer auf Antwort. Das Gefühl greift um sich, als solle etwas vertuscht werden. Und so bringt es einer in der Versammlung schließlich auf den Punkt. Die Partei ist mit ihrer Ideologie am Ende. Es rettet uns kein höheres Wesen, würde ich sagen. Ich bin für Sozialismus, aber nicht für den, der heruntergekommen, abgewirtschaftet ist, wo die Schuld in der Ideologie liegt. Je länger die Wende dauert, desto mehr geraten ihre Initiatoren mit dem Rücken an die Wand. In der DDR wächst die Lust zum politischen Großreinemachen. Das neue Selbstbewusstsein, die bereits vollzogenen, angekündigten oder noch zu erwartenden personellen Veränderungen in Staat und Partei haben bei vielen DDR-Bürgern eines jedenfalls noch nicht bewirkt. Vertrauen in die Zukunft, in einen grundlegenden Wandel hin zum Besseren. Im Gegenteil, wie durch eine plötzlich geöffnete Schleuse ergießt sich ein aufgestauter Strom von Flüchtlingen via CSSR in die Bundesrepublik. Ja, und auch praktisch ungeträumt, denn bis vor ein, zwei Monaten haben alle gedacht, also das, sowas würden wir nicht sehen in unserer Lebenszeit. Und auf einmal geht alles so schnell, dass man fast gar nicht fassen kann. Sie waren gerade in Leipzig und haben dort an Ort und Stelle beobachten können, wie Zehntausende von Menschen auf der Straße für mehr Freiheit, für Reformen demonstrieren. Welche Eindrücke konnten Sie dort sammeln? Das war für mich sehr, sehr bewegend. Es war überwältigend, wie so viele Leute von allen Altern, also alte Leute, junge Leute, Familien mit Kindern, einfach spontan gekommen sind aus Leipzig oder aus anderen Städten in die Straßen, also ohne Organisation, ohne Aufruf, also ein Menschenmeer. Man konnte nicht sehen, wo das anfing und wo das aufhörte. Und so diszipliniert, also entschlossen, sie wussten ganz genau, was sie wollten. Und sie waren ganz friedlich, sehr, sehr verantwortungsbewusst, sehr, sehr diszipliniert. Und für mich ist es eine große Hoffnung, dass bis jetzt keine Randalierer, also keine gewalttätige Gruppen, keine Extremisten die Situation verderben und den Behörden die Möglichkeit geben, zurückzuschlagen. Sie haben dort vermutlich mit vielen Menschen gesprochen. Wie schätzen Sie die Stimmung unter der Bevölkerung der DDR ein? Die Stimmung ist wie Champagner. Es ist unbegreiflich, wie frei die Leute jetzt sprechen. Bis vor einem halben Jahr konnte man in die DDR gehen und praktisch kein Gespräch mit einem willfährenden Mensch anfangen, denn alle waren ängstlich und verdächtig. Und dann jetzt sprechen sie mit allem und sagen ganz genau, was sie wollen. Und diese Redefreiheit, das ist irgendwie berauschend für sie. Und sie reden ununterbrochen. Sie argumentieren sehr vernünftig, als ob sie das ganze Leben der Demokratie gewöhnt sind. Und ich glaube, das ist eine große, große Hoffnung für die Zukunft. Welche Folgen hat dieser Prozess nach Ihrer Ansicht für das Verhältnis zwischen der Bundesrepublik und der DDR? Es kommt darauf an, auf welchem Ebene. Ich glaube, auf der obersten Ebene gibt es immer noch ein sehr komplexes Verhältnis. Vor allem von der DDR aus. Die Bundesrepublik ist immerhin imperialistische, westliche Klassenfeind und so weiter. Und vor allem der große, erfolgreiche Bruder, mit dem man sich immer misst. Aber vom einfachen Volk her habe ich einen starken Eindruck, dass, ja, Bundesrepublik ist schön, man möchte da hingehen. Aber die Leute, die demonstrieren, die Leute, die da etwas ändern wollen, die wollen das auf ihre Weise ändern. Sie wollen einen DDR-Weg zur Demokratie finden, eine DDR-Lösung und nicht alles nachkopieren, was im Westen passiert. Sie wollen in ihrem Land, in ihrem Staat ein besseres Leben und vor allem ein besseres Staat haben. In letzter Zeit sind in Westeuropa, in London und Paris, kritische Stimmen laut geworden, die da sagten, mehr Demokratie in der DDR im Rahmen eines neu geordneten Europa, das könne auch eine Gefahr sein für die europäische Stabilität, wenn sich zwei deutsche Staaten wieder mehr aufeinander zubewegen. Diesen Standpunkt kann ich auch sehr gut verstehen. Ich bin noch nicht ganz entschlossen, ob ich für oder gegen die Wiedervereinigung bin, aber ich finde, ein Staat mit 80 Millionen, 90 Millionen Bürger, sicher ein wirtschaftlich sehr starker Staat in der Mitte von Europa, wo die meisten anderen Staaten sehr viel kleiner sind, das würde zu einem Ungleichgewicht führen.